Zweites Kapitel: Der Staat. Schon in den Jahren 1920-21 wurde unserer jungen Bewegung aus den Kreisen der heutigen überlebten bürgerlichen Welt immer wieder vorgehalten, dass unsere Stellung zum heutigen Staat eine ablehnende sei, woraus das parteipolitische Strauchrittertum aller Richtungen die Berechtigung ableitete, den Unterdrückungskampf gegen die junge, unbequeme Verkünderin einer neuen Weltanschauung mit allen Mitteln aufnehmen zu dürfen. Man hatte dabei freilich mit Absicht vergessen, dass sich die heutige bürgerliche Welt selber unter dem Begriff Staat gar nichts Einheitliches mehr vorzustellen vermag, dass es eine einheitliche Definition dafür nicht gibt und auch nicht geben kann. Pflegen doch die Erklärer auf unseren staatlichen Hochschulen oft in Gestalt von Staatsrechtslehrern zu sitzen, deren höchsten Aufgabe es sein muss, für die jeweilige mehr oder minder glückliche Existenz ihres brotspendenden Nährquells Erklärungen und Deutungen zu finden. Je unmöglicher ein Staat beschaffen ist, umso undurchsichtiger, gekünstelter und unverständlicher sind die Definitionen über seinen Daseinszweck. Was sollte zum Beispiel ehemals ein kaiserlich-königlicher Universitätsprofessor über Sinn und Zweck des Staates schreiben, in einem Lande, dessen staatliches Dasein wohl die größte Missgeburt des 20. Jahrhunderts verkörperte? Eine schwere Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es für den heutigen Lehrer in staatsrechtlichen Dingen weniger eine Verpflichtung zur Wahrheit als vielmehr eine Bindung an einen bestimmten Zweck gibt. Der Zweck aber lautet: Erhaltung um jeden Preis des jeweils in Frage kommenden Monstrums von menschlichem Mechanismus, jetzt Staat genannt. Da wundere man sich dann nicht, wenn man bei der Erörterung dieses Problems reale Gesichtspunkte möglichst vermeidet, um sich stattdessen in ein Gemengsel von ethischen, sittlichen, moralischen und sonstigen ideellen Werten, Aufgaben und Zielen einzugraben. Ganz allgemein kann man drei Auffassungen unterscheiden. A. Die Gruppe derjenigen, die im Staat einfach eine mehr oder weniger freiwillige Zusammenfassung von Menschen unter einer Regierungsgewalt erblicken. Diese Gruppe ist die zahlreichste. In ihren Reihen befinden sich besonders die Anbeter unseres heutigen Legitimitätsprinzips, in deren Augen der Wille der Menschen bei dieser ganzen Angelegenheit überhaupt keine Rolle mehr spielt. In der Tatsache des Bestehens eines Staates liegt für sie allein schon eine geweihte Unverletzlichkeit begründet. Um diesen Wahnsinn menschlicher Gehirne zu schützen, braucht man geradezu eine hündische Verehrung der sogenannten Staatsautorität. In den Köpfen solcher Leute wird im Handumdrehen aus einem Mittel der endgültige Zweck gemacht. Der Staat ist nicht mehr da, um den Menschen zu dienen, sondern die Menschen sind da, um eine Staatsautorität, die noch den letzten irgendwie beamteten Geist umschließt, anzubeten. Damit der Zustand dieser stillen, verzückten Verehrung sich nicht in einen solchen der Unruhe verwandle, ist die Staatsautorität ihrerseits nur dazu da, die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Auch sie ist jetzt kein Zweck und kein Mittel mehr. Die Staatsautorität hat für Ruhe und Ordnung zu sorgen, und die Ruhe und Ordnung hat der Staatsautorität umgekehrt wieder das Dasein zu ermöglichen. Innerhalb dieser beiden Pole hat das ganze Leben zu kreisen. In Bayern wird solch eine Auffassung in erster Linie von den Staatskünstlern des Bayerischen Zentrums, genannt Bayerische Volkspartei, vertreten. In Österreich waren es die schwarz-gelben Legitimisten. Im Reiche selber sind es leider häufig sogenannte konservative Elemente, deren Vorstellung über den Staat sich in diesen Bahnen bewegt. B. Die zweite Gruppe von Menschen ist der Zahl nach schon etwas kleiner, da zu ihr diejenigen gerechnet werden müssen, die an das Vorhandensein eines Staates wenigstens einige Bedingungen knüpfen. Sie wünschen nicht nur gleiche Verwaltung, sondern auch wenn möglich gleiche Sprache, wenn auch nur aus allgemein verwaltungstechnischen Gesichtspunkten heraus. Die Staatsautorität ist nicht mehr der alleinige und ausschließliche Zweck des Staates, sondern die Förderung des Wohles der Untertanen kommt noch hinzu. Gedanken von Freiheit, und zwar meist missverstandener Art, schieben sich in die Staatsauffassung dieser Kreise ein. Die Regierungsform erscheint nicht mehr unantastbar durch die Tatsache ihres Bestehens an sich, sondern wird auf ihre Zweckmäßigkeit hin geprüft. Die Heiligkeit des Alters schützt nicht vor der Kritik der Gegenwart. Im Übrigen ist es eine Auffassung, die vom Staate vor allem die günstige Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens des Einzelnen erwartet, die mithin von praktischen Gesichtspunkten aus und nach allgemeinen wirtschaftlichen Rentabilitätsanschauungen urteilt. Die hauptsächlichsten Vertreter dieser Ansicht treffen wir in den Kreisen unseres normalen deutschen Bürgertums, besonders in denen unserer liberalen Demokratie. C. Die dritte Gruppe ist ziffernmäßig die schwächste. Sie erblickt im Staat bereits ein Mittel zur Verwirklichung von meist sehr unklar vorgestellten machtpolitischen Tendenzen eines sprachlich ausgeprägten und geeinten Staatsvolkes. Der Wille nach einer einheitlichen Staatssprache äußert sich dabei nicht nur in der Hoffnung, diesem Staat damit ein tragfähiges Fundament für äußeren Machtzuwachs zu schaffen, sondern nicht minder in der übrigens grundfalschen Meinung, dadurch in einer bestimmten Richtung eine Nationalisierung durchführen zu können. Es war in den letzten 100 Jahren ein wahrer Jammer, sehen zu müssen, wie in diesen Kreisen manchmal mit dem besten Glauben, mit dem Worte germanisieren, gespielt wurde. Ich selbst erinnere mich noch daran, wie in meiner Jugend gerade diese Bezeichnung zu ganz unglaublich falschen Vorstellungen verleitete. Selbst in alldeutschen Kreisen konnte man damals die Meinung hören, dass dem österreichischen Deutschtum unter fördernder Mithilfe der Regierung sehr wohl eine Germanisation des österreichischen Slawentums gelingen könnte, wobei man sich nicht im geringsten darüber klar wurde, dass Germanisation nur am Boden vorgenommen werden kann und niemals an Menschen. Denn was man im Allgemeinen unter diesem Wort verstand, war nur die erzwungene äußerliche Annahme der deutschen Sprache. Es ist aber ein kaum fasslicher Denkfehler, zu glauben, dass, sagen wir, aus einem Neger oder einem Chinesen ein Germane wird, weil er Deutsch lernt und bereit ist, künftig in diese Sprache zu sprechen und etwa einer deutschen politischen Partei seine Stimme zu geben. Dass eine solche Germanisation in Wirklichkeit eine Entgermanisation ist, wurde unserer bürgerlichen nationalen Welt niemals klar. Denn wenn heute durch das Oktroyieren einer allgemeinen Sprache bisher sichtbar in die Augen springende Unterschiede zwischen den verschiedenen Völkern überbrückt und endlich verwischt werden, so bedeutet dies den Beginn einer Bastardisierung und damit in unserem Fall nicht eine Germanisierung, sondern eine Vernichtung germanischen Elementes. Es kommt in der Geschichte nur zu häufig vor, dass es den äußeren Machtmitteln eines Eroberervolkes zwar gelingt, den Unterdrückten ihre Sprache aufzuzwingen, dass aber nach 1000 Jahren ihre Sprache von einem anderen Volk geredet wird und die Sieger dadurch zu den eigentlich Besiegten werden. Da das Volkstum, besser die Rasse, eben nicht in der Sprache liegt, sondern im Blute, würde man von einer Germanisation erst dann sprechen dürfen, wenn es gelänge, durch einen solchen Prozess das Blut der Unterlegenen umzuwandeln. Das aber ist unmöglich, es sei denn, es erfolge durch eine Blutvermischung eine Änderung, welche aber die Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse bedeutet. Das Endergebnis eines solchen Vorgangs wäre also die Vernichtung gerade der Eigenschaften, welche das Eroberervolk einst zum Siege befähigt hatten. Besonders die kulturellen Kräfte würden bei einer Paarung mit minderer Rasse verschwinden, wenn auch das entstandene Mischprodukt 1000-mal die Sprache der früheren höheren Rasse spräche. Es wird eine Zeit lang noch ein gewisser Ringkampf der verschiedenen Geister stattfinden und es kann sein, dass das immer tiefer sinkende Volk gewissermaßen in einem letzten Aufbäumen überraschende kulturelle Werte zutage fördert. Doch sind es nur die der höheren Rasse zugehörenden Einzelelemente oder auch Bastarde, bei denen in erster Kreuzung das bessere Blut noch überwiegt und sich durchzuringen versucht, niemals aber Schlussprodukte der Mischung. In diesen wird sich immer eine kulturell rückläufige Bewegung zeigen. Es muss heute als Glück betrachtet werden, dass eine Germanisation im Sinne Josefs II. In Österreich unterblieb. Ihr Erfolg wäre wahrscheinlich die Erhaltung des österreichischen Staates gewesen, allein auch eine durch sprachliche Gemeinschaft herbeigeführte Niedersenkung des rassischen Niveaus der deutschen Nation. Im Laufe der Jahrhunderte hätte sich wohl ein gewisser Herdentrieb herauskristallisiert, allein die Herde selbst wäre minderwertig geworden. Es wäre vielleicht ein neues Staatsvolk geboren worden,

muss es im völkischen Staat endlich gelingen, jenes edlere Zeltzeitalter herbeizuführen, in dem die Menschen ihre Sorgen nicht mehr in der Höherzüchtung von Hunden, Pferden und Katzen erblicken, sondern in Emporheben des Menschen selbst. Ein Zeitalter, in dem der eine erkennend schweigend verzichtet, der andere freudig opfert und gibt. Dass dies möglich ist, darf man in einer Welt nicht verneinen, in der sich 100.000 und aber 100.000 Menschen freiwillig das Zölibat auferlegen, durch nichts verpflichtet und gebunden als durch ein kirchliches Gebot. Soll der gleiche Verzicht nicht möglich sein, wenn an seine Stelle die Mahnung tritt, der dauernd fortwirkenden Erbsünde einer Rassenvergiftung endlich Einhalt zu tun und dem allmächtigen Schöpfer Wesen zu geben, wie er sie selbst erschuf? Freilich, das jammervolle Heer unserer heutigen Spießbürger wird dies niemals verstehen. Sie werden darüber lachen oder ihre schiefen Achseln zucken und ihre ewige Ausrede hinausstöhnen. Das wäre ja alles ganz schön, aber das lässt sich ja doch nicht machen. Mit euch lässt sich das freilich nicht mehr machen. Eure Welt ist dafür nicht geeignet. Ihr kennt nur eine Sorge, euer persönliches Leben, und nur einen Gott, euer Geld. Allein wir wenden uns auch nicht an euch, sondern wenden uns an die große Armee derjenigen, die zu arm sind, als dass ihr persönliches Leben höchstes Glück der Welt bedeuten könnte, an diejenigen, die den Regenten ihres Daseins nicht in Golde sehen, sondern an andere Götter glauben. Vor allem wenden wir uns an das gewaltige Heer unserer deutschen Jugend. Sie wächst in eine große Zeitwende hinein, und was die Trägheit und Gleichgültigkeit ihrer Väter verschuldete, wird sie selbst zum Kampfe zwingen. Die deutsche Jugend wird dereinst entweder der Bauherr eines neuen völkischen Staates sein, oder sie wird als letzter Zeuge den völligen Zusammenbruch, das Ende der bürgerlichen Welt erleben. Denn wenn eine Generation unter Fehlern leidet, die sie erkennt, ja sogar zugibt, und sich dann trotzdem, wie dies heute von Seiten unserer bürgerlichen Welt geschieht, mit der billigen Erklärung zu begnügen, dass dagegen doch nichts zu machen sei, dann ist eine solche Gesellschaft dem Untergang verfallen. Das Charakteristische an unserer bürgerlichen Welt ist aber gerade, dass sie die Gebrechen an sich gar nicht mehr zu leugnen vermag. Sie muss zugeben, dass vieles faul und schlecht ist, aber sie findet den Entschluss nicht mehr, sich gegen das Übel aufzubäumen, die Kraft eines 60 oder 70 Millionen Volkes mit verbissener Energie zusammenzuraffen und so der Gefahr entgegenzustemmen. Im Gegenteil, wenn es anderswo geschieht, dann werden noch blöde Glossen darüber gerissen und man versucht wenigstens aus der Ferne die theoretische Unmöglichkeit des Verfahrens nachzuweisen und den Erfolg als undenkbar zu erklären. Kein Grund ist dabei einfältig genug, um nicht als Stütze für die eigene Zwerghaftigkeit und ihre geistige Einstellung zu dienen. Wenn zum Beispiel ein ganzer Kontinent der Alkoholvergiftung endlich den Kampf ansagt, um ein Volk aus den Klammern dieses verheerenden Lasters herauszulösen, dann hat unsere europäisch-bürgerliche Welt dafür nichts anderes als ein nichtssagendes Glotzen und Kopfschütteln, ein überlegenes Lächerlichfinden, das sich bei dieser lächerlichsten Gesellschaft besonders gut macht. Wenn aber alles nichts nutzt und dem erhabenen, unantastbaren Schlendrian an irgendeiner Stelle der Welt dennoch entgegengetreten wird und gar mit Erfolg, dann muss, wie gesagt, wenigstens dieser angezweifelt und heruntergehetzt werden, wobei man sich nicht einmal scheut, bürgerlich-moralische Gesichtspunkte gegen einen Kampf ins Treffen zu bringen, der mit der größten Unmoral aufzuräumen versucht. Nein, darüber sollten wir uns alle gar keiner Täuschung hingeben. Unser derzeitiges Bürgertum ist für jede erhabene Aufgabe der Menschheit bereits wertlos geworden, einfach weil es qualitätslos zu schlecht ist. Und es ist zu schlecht, weniger aus meinetwegen gewollter Schlechtigkeit heraus, als vielmehr infolge einer unglaublichen Indolenz und allem, was aus ihr entspringt. Daher sind auch jene politischen Clubs, die unter dem Sammelbegriff bürgerlichen Parteien sich herumtreiben, schon längst nicht mehr anderes als Interessengemeinschaften bestimmter Berufsgruppen und Standesklassen und ihre erhabenste Aufgabe nur mehr die bestmögliche egoistische Interessenvertretung. Dass eine solche politisierende Bourgeoisie-Gilde zu allem aber eher taugt als zum Kampf, liegt auf der Hand. Besonders aber, wenn die Gegenseite nicht aus vorsichtigen Pfeffersäcken, sondern aus Proletariermassen besteht, die zum Äußersten aufgehetzt und zum Letzten entschlossen sind.

Er lässt die heutige Jugend auf Straßen und in Bordells verkommen, statt sie an den Zügel zu nehmen und körperlich so lange weiterzubilden, bis eines Tages ein gesunder Mann und ein gesundes Weib daraus erwachsen sind. In welcher Form der Staat diese Erziehung weiterführt, kann heute gleichgültig sein. Das Wesentliche ist, dass er es tut und die Wege sucht, die dem nützen. Der völkische Staat wird genauso wie die geistige Erziehung auch die körperliche Ausbildung der Nachschulzeit als staatliche Aufgabe betrachten müssen und durch staatliche Einrichtungen durchzuführen haben. Dabei kann diese Erziehung in großen Zügen schon die Vorbildung für den späteren Heeresdienst sein. Das Heer soll dann dem jungen Manne nicht wie bisher die Grundbegriffe des einfachsten Exerzierreglements beizubringen haben. Er wird auch nicht Rekruten im heutigen Sinne zugeführt erhalten. Es soll vielmehr den körperlich bereits tadellos vorgebildeten jungen Menschen nur mehr in den Soldaten verwandeln. Im völkischen Staat soll also das Heer nicht mehr dem Einzelnen Gehen und Stehen beibringen, sondern es hat als die letzte und höchste Schule vaterländischer Erziehung zu gelten. Der junge Rekrut soll im Heere die nötige Waffenausbildung erhalten, er soll aber zugleich auch weitergeformt werden für sein sonstiges späteres Leben. An der Spitze der militärischen Erziehung aber hat das zu stehen, was schon dem alten Heer als höchstes Verdienst angerechnet werden musste. In dieser Schule soll der Knabe zum Mann gewandelt werden. Und in dieser Schule soll er nicht mehr gehorchen lernen, sondern dadurch auch die Voraussetzung zum späteren Befehlen erwerben. Er soll lernen zu schweigen, nicht nur, wenn er mit Recht getadelt wird, sondern soll auch lernen, wenn nötig, Unrecht schweigen zu ertragen. Es soll weiter gefestigt durch den Glauben an seine eigene Kraft, erfasst von der Stärke des gemeinsam empfundenen Chorgeistes, die Überzeugung von der Unüberwindlichkeit seines Volkstums gewinnen. Nach Beendigung der Heerdienstleistung sind ihm zwei Dokumente auszustellen: sein Staatsbürgerdiplom als Rechtsurkunde, die ihm nunmehr öffentliche Betätigung gestattet, und sein Gesundheitsattest als Bestätigung körperlicher Gesundheit für die Ehe. Analog der Erziehung des Knaben kann der völkische Staat auch die Erziehung des Mädchens von den gleichen Gesichtspunkten aus leiten. Auch dort ist das Hauptgewicht vor allem auf die körperliche Ausbildung zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen und zuletzt der geistigen Werte. Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein. Erst in zweiter Linie hat der völkische Staat die Bildung des Charakters in jeder Weise zu fördern. Sicherlich sind die wesentlichen Charaktereigenschaften im einzelnen Menschen grundsätzlich vorgebildet. Der egoistisch Veranlagte ist und bleibt dies einmal für immer, genauso wie der Idealist im Grunde seines Wesens stets Idealist sein wird. Allein zwischen den restlos ausgeprägten Charakteren stehen noch Millionen von verschwommenen, unklar erscheinenden. Der geborene Verbrecher wird Verbrecher sein und bleiben, aber zahlreiche Menschen, bei denen bloß eine gewisse Hinneigung zum Verbrecherischen vorhanden ist, können durch richtige Erziehung noch zu wertvollen Gliedern der Volksgemeinschaft werden, während umgekehrt durch schlechte Erziehung aus schwankenden Charakteren wirklich schlechte Elemente erwachsen können. Wie oft wurde im Kriege Klage darüber geführt, dass unser Volk so wenig schweigen könne. Wie schwer war es dadurch, selbst wichtige Geheimnisse der Kenntnis der Feinde zu entziehen? Allein man stelle sich doch die Frage, was hat vor dem Krieg die deutsche Erziehung dafür getan, den Einzelnen zur Verschwiegenheit zu bilden? Wurde nicht leider schon in der Schule der kleine Angeber manches Mal seinen verschwiegeneren Mitgefährten gegenüber vorgezogen? Wurde und wird nicht Angeberei als rühmliche Offenheit und Verschwiegenheit als schmähliche Verstocktheit angesehen? Hat man sich überhaupt bemüht, Verschwiegenheit als männlich wertvolle Tugend hinzustellen? Nein, in den Augen unserer heutigen Schulerziehung sind dies Lappalien. Allein diese Lappalien kosten den Staat ungezählte Millionen Gerichtskosten. Denn 90% aller Beleidigungs- und ähnlichen Prozesse entstanden nur aus Mangel an Verschwiegenheit. Verantwortungslos getane Äußerungen werden ebenso leichtsinnig weitergetratscht. Unsere Volkswirtschaft wird ständig durch leichtfertige Preisgabe wichtiger Fabrikationsmethoden usw. geschädigt. Ja, sogar alle stillen Vorbereitungen einer Landesverteidigung werden illusorisch gemacht, da das Volk eben nicht schweigen gelernt hat, sondern alles weiterredet. Im Kriege aber kann diese Schwatzsucht bis zum Verlust von Schlachten führen und so wesentlich beitragen zum unglücklichen Ausgang des Kampfes. Man soll auch hier überzeugt sein, dass was in der Jugend nicht geübt wurde, im Alter nicht gekonnt wird. Hierher gehört es auch, dass der Lehrer zum Beispiel sich grundsätzlich nicht von dummen Jungenstreichen Kenntnis zu verschaffen sucht, durch das Heranzüchten übler Angeberei. Die Jugend hat ihren Staat für sich. Sie steht dem Erwachsenen in einer gewissen geschlossenen Solidarität gegenüber und dies ist selbstverständlich. Die Bindung des Zehnjährigen an seinen gleichalten Gefährten ist eine natürlichere und größere als die zu dem Erwachsenen. Ein Jungen, der seinen Kameraden angibt, übt Verrat und betätigt damit eine Gesinnung, die schroff ausgedrückt, ins Große übertragen, der des Landesverräters genau entspricht. So ein Knabe kann keineswegs als braves, anständiges Kind angesehen werden, sondern als ein Knabe von wenig wertvollen Charaktereigenschaften. Für den Lehrer mag es bequem sein, zur Erhöhung seiner Autorität sich derartiger Untugenden zu bedienen. Allein in das jugendliche Herz wird er damit den Keim einer Gesinnung legen, die sich später verhängnisvoll auswirken kann. Schon mehr als einmal ist aus einem kleinen Angeber ein großer Schuft geworden. Dies soll nur ein Beispiel für viele sein. Heute ist die bewusste Entwicklung guter, edler Charaktereigenschaften in der Schule gleich null. Dereinst muss man darauf ganz anderes Gewicht legen. Treue, Opferwilligkeit, Verschwiegenheit sind Tugenden, die ein großes Volk nötig braucht und deren Anerziehung und Ausbildung in der Schule wichtiger ist als manches von dem, was zurzeit unsere Lehrpläne ausfüllt. Auch das Aberziehen von weinerlichen Klagen und wehleidigem Heulen und so weiter gehört in dieses Gebiet. Wenn eine Erziehung vergisst, schon beim Kinde darauf hinzuwirken, dass auch Leiden und Unbill einmal schweigend ertragen werden müssen, darf sich nicht wundern, wenn später in kritischer Stunde, zum Beispiel wenn einst der Mann an der Front steht, der ganze Postverkehr einzig der Beförderung von gegenseitigem Jammer und Winselbriefen dient. Wenn unserer Jugend in den Volksschulen etwas weniger Wissen eingetrichtert worden wäre, dafür mehr Selbstbeherrschung, so hätte sich dies in den Jahren 1915 bis 1918 reich gelohnt. So hat der völkische Staat in seiner Erziehungsarbeit neben der körperlichen gerade auf die charakterliche Ausbildung höchsten Wert zu legen. Zahlreiche moralische Gebrechen, die unser heutiger Volkskörper in sich trägt, können durch eine so eingestellte Erziehung, wenn schon nicht ganz beseitigt, so doch sehr gemildert werden. Von höchster Wichtigkeit ist die Ausbildung der Willens- und Entschlusskraft sowie die Pflege der Verantwortungsfreudigkeit. Wenn beim Heer einst der Grundsatz galt, dass ein Befehl immer besser ist als keiner, so muss dies bei der Jugend zunächst heißen, eine Antwort ist immer besser als keine. Die Furcht, aus Angst Falsches zu sagen, keine Antwort zu geben, muss beschämender sein als eine unrichtig gegebene Antwort. Von dieser primitivsten Grundlage aus ist die Jugend dahingehend zu erziehen, dass sie den Mut zur Tat erhält. Man hat sich oft beklagt, dass in Zeiten des November und Dezember 1918 aber auch alle Stellen versagten, dass vom Monarchen angefangen bis hinunter zum letzten Divisionär niemand mehr die Kraft zu einem selbstständigen Entschluss aufzubringen vermochte. Diese furchtbare Tatsache ist ein Minnetekel unserer Erziehung. Denn in dieser grausamen Katastrophe hat sich nur in einem ins Riesengroße verzerrten Maßstab geäußert, was im Kleinen allgemein vorhanden war. Dieser Mangel an Willen ist es und nicht der Mangel an Waffen, der uns heute zu jedem ernstlichen Widerstand unfähig macht. Er sitzt in unserem ganzen Volk drinnen, verhindert jeden Entschluss, mit dem ein Risiko verbunden ist. Als ob die Größe einer Tat nicht gerade im Wagnis bestünde. Ohne es zu ahnen, hat ein deutscher General es fertiggebracht, für diese jammervolle Willenlosigkeit die klassische Formel zu finden: Ich handele nur, wenn ich mit 51% Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu rechnen vermag. In diesen 51% liegt die Tragik des deutschen Zusammenbruches begründet. Wer vom Schicksal erst die Bürgschaft für den Erfolg fordert, verzichtet damit von selbst auf die Bedeutung einer heroischen Tat. Denn diese liegt darin, dass man in der Überzeugung von der Todesgefährlichkeit eines Zustandes den Schritt unternimmt, der vielleicht zum Erfolg führen kann. Ein Krebskranker, dessen Tod andernfalls gewiss ist, braucht nicht erst 51% auszurechnen, um eine Operation zu wagen. Und wenn diese auch nur mit einem halben Prozent Wahrscheinlichkeit Heilung verspricht, wird ein mutiger Mann sie wagen. Im anderen Falle mag er nicht ums Leben wimmern. Die Seuche der heutigen feigen Willens- und Entschlusslosigkeit ist aber alles in allem genommen hauptsächlich das Ergebnis unserer grundsätzlich verfehlten Jugenderziehung, deren verheerende Wirkung sich bis ins spätere Leben hinein fortpflanzt und in der mangelnden Zivilcourage der leitenden Staatsmänner ihren letzten Abschied und ihre letzte Krönung findet. In die gleiche Linie fällt auch die heute grassierende Feigheit vor Verantwortung. Auch hier liegt der Fehler schon in der Jugenderziehung, durchsetzt dann das ganze öffentliche Leben und findet in der parlamentarischen Regierungsinstitution seine unsterbliche Vollendung. Schon in der Schule legt man leider mehr Wert auf das reumütige Geständnis und das zerknirschte Abschwören des kleinen Sünders als auf ein freimütiges Bekenntnis. Letzteres erscheint manchem Volksbildner von heute sogar als sicheres Merkmal einer unverbesserlichen Verworfenheit. Und so manchem Jungen wird unglaublicherweise der Galgen wegen Eigenschaften prophezeit, die von unschätzbarem Werte werden, bildeten sie das Gemeingut eines ganzen Volkes. Wie der völkische Staat, der einst der Erziehung des Willens und der Entschlusskraft höchste Aufmerksamkeit zu widmen hat, so muss er schon von klein an Verantwortungsfreudigkeit und Bekenntnismut in die Herzen der Jugend senken. Nur wenn er diese Notwendigkeit in ihrer vollen Bedeutung erkennt, wird er endlich nach jahrhundertelanger Bildungsarbeit als Ergebnis einen Volkskörper erhalten, der nicht mehr jenen Schwächen unterliegen wird, die heute so verhängnisvoll zu unserem Untergange beigetragen haben. Die wissenschaftliche Schulbildung, die heute ja eigentlich das Um und Auf der gesamten staatlichen Erziehungsarbeit ist, wird mit nur geringen Veränderungen vom völkischen Staat übernommen werden können. Diese Änderungen liegen auf drei Gebieten. Erstens soll das jugendliche Gehirn im Allgemeinen nicht mit Dingen belastet werden, die es zu 95% nicht braucht und daher auch wieder vergisst. Besonders der Lehrplan der Volks- und Mittelschulen stellt heute ein Zwitterding dar. In diesen Fällen der einzelnen Lehrgängenstände ist der Stoff des zu Lernenden oft so angeschwollen, dass nur ein Bruchteil davon im Kopfe des Einzelnen erhalten bleibt und auch nur ein Bruchteil dieser Fülle Verwendung finden kann, während er andererseits doch wieder nicht für den Bedarf eines in einem bestimmten Fach Arbeitenden und sein Brot Verdienenden ausreicht. Man nehme zum Beispiel den normalen Staatsbeamten mit absolviertem Gymnasium oder absolvierter Oberrealschule in seinem 35. oder 40. Lebensjahr vor und prüfe dessen einst mühsam eingepauktes Schulwissen nach. Wie wenig ist von dem damals eingetrichterten Zeug noch vorhanden? Man wird freilich zur Antwort bekommen, ja, die Menge des damals eingelernten Stoffes hatte eben nicht nur den Zweck späteren Besitzes vielfacher Erkenntnisse, sondern auch den einer Schulung der geistigen Aufnahmefähigkeit, des Denkvermögens und besonders der Merkkraft des Gehirns. Dies ist zum Teil richtig. Dennoch liegt eine Gefahr darin, dass das jugendliche Gehirn mit einer Flut von Eindrücken überschwemmt wird, die es in den seltensten Fällen zu bewältigen und deren einzelne Elemente es nach ihrer größeren oder geringeren Wichtigkeit weder zu sichten noch zu werten versteht. Wobei zudem meist nicht das Unwesentliche, sondern das Wesentliche vergessen und geopfert wird. So geht der hauptsächliche Zweck dieser Viellernerei schon wieder verloren. Denn er kann doch nicht darin bestehen, durch ungemessene Häufung von Lehrstoff das Gehirn an sich lernfähig zu machen, sondern darin, dem späteren Leben jenen Schatz an Wissen mitzugeben, den der Einzelne nötig hat und der durch ihn dann wieder der Allgemeinheit zugutekommt. Dies wird aber illusorisch, wenn der Mensch infolge der Überfülle des in der Jugend ihm aufgedrängten Stoffes diesen später entweder überhaupt nicht mehr oder gerade das Wesentliche davon längst nicht mehr besitzt. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, warum Millionen von Menschen im Laufe der Jahre 2 oder 3 fremde Sprachen lernen müssen, die sie dann nur zu einem Bruchteil verwerten können und deshalb auch in der Mehrzahl wieder vollkommen vergessen. Denn von 100.000 Schülern, die zum Beispiel Französisch lernen, werden kaum 2.000 für diese Kenntnisse später eine ernstliche Verwendung haben, während 98.000 in ihrem ganzen weiteren Lebenslauf nicht mehr in die Lage kommen, das einst Gelernte praktisch zu verwenden. Sie haben in ihrer Jugend mithin Tausende von Stunden einer Sache hingegeben, die für sie später ohne Wert und ohne Bedeutung ist. Auch der Einwand, dass dieser Stoff zur allgemeinen Bildung gehört, ist unrichtig. Nachdem man das nur vertreten könne, wenn die Menschen ihr ganzes Leben hindurch über das Gelernte verfügten. So müssen wirklich wegen der 2000 Menschen, für welche die Kenntnis dieser Sprache von Nutzen ist, 98.000 umsonst gequält werden und wertvolle Zeit opfern. Dabei handelt es sich in diesem Fall um eine Sprache, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie eine Schulung des scharfen logischen Denkens bedeute, wie dies etwa auf das Lateinische zutrifft. Daher würde es wesentlich zweckmäßiger sein, wenn man den jungen Studierenden eine solche Sprache nur in ihren allgemeinen Umrissen oder besser gesagt in ihrem inneren Aufriss vermittelte, ihm also Kenntnis der hervorstechendsten Wesensmerkmale dieser Sprache gebe, ihn vielleicht einführte in das Grundsätzliche ihrer Grammatik und Aussprache, Satzbildung und so weiter an Musterbeispielen erörterte. Dies genügte für den allgemeinen Bedarf und wäre, weil leichter zu überblicken und zu merken, wertvoller als das heutige Einpauken der gesamten Sprache, die doch nicht wirklich beherrscht oder später wieder vergessen wird. Dabei wurde auch die Gefahr vermieden, dass aus der überwältigenden Fülle des Stoffes nur einzelne, zufällige, unzusammenhängende Brocken im Gedächtnis blieben, da der junge Mensch eben nur das Bemerkenswerteste zu lernen erhielte, mithin die Siebung nach Wert oder Unwert bereits vorweggenommen wäre. Die hierdurch vermittelte allgemeine Grundlage dürfte den meisten überhaupt genügen, auch fürs weitere Leben, während sie jenen anderen, der diese Sprache wirklich braucht, die Möglichkeit gibt, auf ihr weiter aufzubauen und in freier Wahl sich ihrem Erlernen gründlichst zu widmen. Dadurch wird im Lehrplan die nötige Zeit gewonnen für körperliche Ertüchtigung sowie für die gesteigerten Forderungen auf den vorher bereits erwähnten Gebieten. Besonders muss eine Änderung der bisherigen Unterrichtsmethode im Geschichtsunterricht vorgenommen werden. Es dürfte wohl kaum ein Volk mehr an Geschichte lernen als das Deutsche. Es wird aber kaum ein Volk geben, das sie schlechter anwendet als das unsere. Wenn Politik werdende Geschichte ist, dann ist unsere geschichtliche Erziehung durch die Art unserer politischen Betätigung gerichtet. Auch hier geht es nicht an, über die jämmerlichen Ergebnisse unserer politischen Leistungen zu maulen, wenn man nicht entschlossen ist, für eine bessere Erziehung zur Politik zu sorgen. Das Ergebnis unseres heutigen Geschichtsunterrichtes ist in 99 von 100 Fällen ein klägliches. Wenige Daten, Geburtsziffern und Namen pflegen da übrig zu bleiben, während es an einer großen klaren Linie gänzlich fehlt. Alles Wesentliche, auf das es eigentlich ankäme, wird überhaupt nicht gelehrt, sondern es bleibt der mehr oder minder genialen Veranlagung des Einzelnen überlassen, aus der Flut von Daten, aus der Reihenfolge von Vorgängen, die inneren Beweggründe herauszufinden. Man kann sich gegen diese bittere Feststellung sträuben, so viel man will. Man lese nur während einer einzigen Sitzungsperiode von unseren Herren Parlamentariern zu politischen Problemen, etwa außenpolitischen Fragen, gehaltenen Reden aufmerksam durch. Man bedenke dabei, dass es sich hier wenigstens behauptungsweise um die Auslese der deutschen Nation handelt und dass jedenfalls ein großer Teil dieser Leute die Bänke unserer Mittelschulen drückte, teilweise sogar auf Hochschulen war, und man wird daraus so recht ersehen können, wie gänzlich ungenügend die geschichtliche Bildung dieser Menschen ist. Wenn sie gar nicht Geschichte studiert hätten, sondern nur gesunden Instinkt besäßen, würde es wesentlich besser und für die Nation von größerem Nutzen sein.